Radio Lädesfest aus Baden-Baden. Guten Abend. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Elsass. Zeitweise Regen, bei Nacht kaum Temperaturrückgang. Werte von 7 bis 10 Grad, am Tage Temperaturanstieg auf 13 Grad. Weitere Aussichten? Noch weiter ansteigende Temperaturen. Funcomputer in Kehl und Kippenheim präsentieren am Samstag, 28. November, die Computer-Highlights des Jahres. Es erwarten Sie viele Sonderangebote, Produktshows und ein großes Gewinnspiel mit dem Hauptpreis eine Reise nach Hawaii. Computer-Highlights des Jahres am 28. November bei Funcomputer in Kehl und in Kippenheim. Fürstfinanz, eine Initiative von Radio Ladies First. Fürstfinanz verschafft Ihnen finanzielle Vorteile. Deshalb anrufen und aufsprechen 07222 14 54 4. 07222 14 54 4. Sichern Sie sich unser Angebot des Monats. Eine Rechtsschutzversicherung für sagenhaft günstige 278,60 im Jahr. 20 Uhr und eine Minute, Radio Lädesfest aus Baden-Baden zur Verkehrslage. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim West und Pforzheim Ost, defekter LKW, 1 bis 2 Kilometer Stau. A8 München Richtung Stuttgart zwischen Stuttgart Degerloch und Kreuz Stuttgart, hohes Verkehrsaufkommen, 7 Kilometer stockender Verkehr. A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Böblingen Sindelfingen und Kreuz Stuttgart, hohes Verkehrsaufkommen, 4 Kilometer stockender Verkehr. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Sperrt ganz schnell eure Muttis rein, sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat, im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, von wem ich rede, ist doch klar. Hallo Nachtschwärmer da draußen im weiten Radioland. Seid ihr bereit für die Top-Hits, für die Knüller? Welcome! Heute haben wir wieder zwei Gewinnspiele. Paar dufte Remixe und bisschen Spaß. Das brauchen wir heute am Sonntag. Morgen geht's wieder ran. Bald ist Nikolaus. Weihnachten, Weihnachten. Wann gibt's denn hier Geschenke, ey? Weihnachtszeit, du stille Zeit der Lichter und Geschenke. Jedes Jahr ab Mitte August freu ich mich, wenn ich an dich denke. Weihnachten, Nikolaus. Weihnachten. Die Weihnachtsdeckchen. Die Geschenke. Und den Baum. Nikolaus. Thank you. dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel. Nachtschwimmer, kennt ihr den Song? Auf der LP, Michael Jackson, Black or White. What? Yeah, this is the best part. Also gut, da macht der Junge oben Krach jede Menge und die Mutti oder der Papi klopft hin. Und da haben wir jetzt eine deutsche Produktion davon. Ganz genau. Oh, no! Von der Gruppe Badesalz. Kali Seppel! Ruhe! Was ist los? Kali Seppel, bitte Ruhe! Oh, was ist los, Annemarie? Warte es noch. Kali Seppel, please stop this music! Oh, I like this techno music! I like this techno music! Nein, Kali Seppel, this is terrible music! Please stop it! Oh, now came the best part. Let me please! Kali Seppel, we are Germans. We don't hear such a music! Oh, if you want German music, eat this! I'm not going to spend my life being a color. Don't tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Okay, black or white, made in Germany. Na, ich glaub, da kommt ein Nasenbär. Expansion. Stress. Disco, Disco, Disco Stress. Mir egal, bin im Disco Stress. Und geht die Erde unter nächste Woche. Mir egal, bin im Disco Stress. Wenn für Benzin und Schnaps die Preise steigen. Mir egal, bin im Disco-Stress. Auch wenn's zu Haus brennt, reagiere ich eigen. Mir egal, bin im Disco-Stress. Disco, Disco-Stress. Und kommen heut die Russen und Chinesen. Mir egal, bin im Disco-Stress. Belagern meine Ohren hin und wieder geht mir auch die Braut verloren. Und wenn ich sie wieder find im Flimmerlicht, schrei ich ihr galant was Nettes ins Gesicht. Egal, bin im Disco-Stress. Der Bass tritt dumpf mir in den Bauch. Und das Schlagzeug auch. Egal, bin im Disco-Stress. Schlafen, sicher wird man mich mit Verachtung strafen, aber im Geheimen wären sicherlich alle einmal gerne so geschaffen. Disco, Disco, Disco Stress. Disco-Stress mit Udo Jürgens. Wie? 20.18 Uhr. Stress. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Jungs, es ist soweit. Hannelore, Hannelein, alle sind Sie so gemein. Aber we could repeat it from the first phrase. 2000. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. Beer, wine, women, yeah. Sessione Gogo Radio, heute um 20.21 Uhr am Sonntagabend, wie montags immer, mit Charlie 2000. Nachschwimmer vor unserem Gewinnspiel. Haha, hat sich letzte Woche in Karlsruhe in einem Eheanbahnungsinstitut Folgendes zugetragen. Kommt ein Mann hin, können Sie mir ein Bild einer Dame mit über 100.000 Mark Barvermögen zeigen, fragt er. Tut mir leid, sagt die Heiratsvermittlerin. Ab 50.000 Mark zeigen wir keine Bilder mehr. Das wird wohl seine Gründe haben. Das ist ja die Hölle. Jetzt kommt unser Gewinnspiel. Fünf Interpreten werden gesucht. Ich bringe auch ein paar mehr, aber fünf will ich wissen. Dann gibt's eine CD. Pick me up and shake the down, baby, I can't do without. something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now, there's one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. That's the look, that's the look. The look of love. That's the look, that's the look. The look of love. That's the look, that's the look. The look of love. I know it's love, I know it's love, I know it's love. You know you're in love, no matter what you try to do. Uhr, noch einen Titel bringe ich in diesen Mix und dann kommt Verkehr und Werbung und dann geht's los. Genau, der zählt auch noch dazu um. 20 und 31 Minuten Radio Ladies First aus Baden-Baden. Eine Verkehrsmeldung. Achtung Autofahrer, auf der B10 Stuttgart-Göppingen kommt Ihnen zwischen Plochingen und Esslingen Mitte ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts, überholen Sie nicht. Wir melden uns, wenn die Gefahr vorüber ist. A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Böblingen, Sindelfingen und Kreuz Stuttgart. Hohes Verkehrsaufkommen, 4 Kilometer stockender Verkehr. Funcomputer in Kehl und Kippenheim präsentieren am Samstag, 28. November, die Computer-Highlights des Jahres. Es erwarten Sie viele Sonderangebote, Produktshows und ein großes Gewinnspiel mit dem Hauptpreis eine Reise nach Hawaii. Computer-Highlights des Jahres am 28. November bei Funcomputer in Kehl und in Kippenheim. Lassen Sie sich Qualität auf der Zunge zergehen. Im Gasthaus Bertholdshöhe, Villingen-Schwenningen-Wieselbergstraße. Täglich von morgens um 7 bis nachts um 1 durchgehend warme Küche. Gasthaus Bertholdshöhe. Wir wollen für Sie erste Klasse sein. Guten Tag. Wählen Sie einmal, aber richtig. Wählen Sie einmal, aber 07-229-30-77-30. So bad, hey. It's a nicer place. I'll shut up your face. That's a great. Erhebt eure Arme! Wo laufen Sie denn? Was ist das für ein Sender? Wählen Sie einmal, aber richtig. Welcome. Hier ist unser Nachtschwärmer-Spezial-Gewinnspiel. Ladies and gentlemen, here is a bulletin. See you soon. All right. We belong together, and you know that I'm right. Why do you play with my heart? paar starke Songs, Boys to Man. Ja, jetzt habe ich meinen ersten Kandidaten in der Leitung. Das ist nämlich der Roger aus Frankreich. Er ist aus Dossenheim und 30 Jahre jung. Roger, ich grüße über die Grenze. Hallo. Hallo. So, hast du nichts gehört? Und wir hören jetzt, was da alles drin war. 5 Titel brauche ich. Also 5 müsste ich haben. Da wäre mal Visage. 2 waren ja doppelt drin zum Beispiel, ja? Ja, Visage, okay. Human League. Richtig. Yasuo. Genau. Tears for Fears. Genau. ABC. Richtig, das sind schon 5. Depeche Mode noch. Hey! Toll, alles klar. Nach Frankreich kommt eine CD. Bleib dran, Roger. Okay. Super. Tja, unsere Nachspieler sind natürlich voll drauf, auch in Frankreich. Aber bitte mit Sahne, mit Sahne. Fantastischen Vier mit ihrem Song Dida, die sind ja auf Platz 3. Sagenhafte Steigerung auf der Media Control Top 100 Liste. Und auf der CD sind noch einige bekannte oder halt interessante Sachen drauf. Und da kam man irgendwann mal raus, die Platte Hausmeister Thomas D., da sagte ich, nichts Besonderes. War auch nichts Besonderes, aber die neue, das ist wirklich was. Jetzt habe ich ein Stück davon. Das ist es nicht. Eure Mutti ist rein, sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat, im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, mit wem ich rede, ist doch klar, Charlie 2000 ist wieder da. Charlie 2000. Lass doch alles stehen und gehen, mach dein Radio an. Charlie 2000. Jetzt kommen die Fantastischen Vier und zwar Saft. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Geht um Saft. Ja, Thomas, huh? Thomas, mhm. Wie fängt es an? Wie ist weiß keiner so genau. Doch im Grunde sucht jeder Mann eine Frau, wobei so mancher Mann besser mit Männern kann und so manche Frau lässt lieber Frauen ran. Aber abgesehen davon läuft das meiste hetero, wobei manch einer macht doch gerne mal so und so. Manch einer muss allein seine Frau sein Mann stehen, was immer noch besser ist, als sich an jemanden zu vergehen. Doch zurück zum Thema, es geht um Mann und Frau, um die Beziehung der Geschlechter und um den GV. Um alles, was sie immer schon hierüber wissen wollten und um alles, was sie besser nicht hierüber fragen sollten. Es geht hier um ein Thema, das jeden interessiert. Es macht das Leben angenehm und irre kompliziert. Ich kann es nicht verleugnen und ich will es nicht bestreiten. Es geht hier um den Austausch von Körperflüssigkeiten. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ja, aber wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, es ging um Leute, die sich gegenseitig lieben und Sex, auch wenn das komisch klingt und dem, was die Thematik eben noch so mit sich bringt, ob ekstatisch und moralisch oder nymphomanisch. Beziehungen machen das Leben dramatisch und dynamisch. Ich bringe es auf den Punkt, denn die Sache hat zwei Seiten, weil Mann und Frau sich nicht nur geschlechtlich unterscheiden. Zum Beispiel gibt es Frauen, die sind sehr feminin, lieben dann platonisch ihn und maskulin ist das anders anzusehen. Wenn's um Frauen geht, werden Männer schizophren mit dem Kopf, wenn sie nur eine mit der Hose alle haben. Das wird zum Problem, Mann, da liegt der Hund begraben. Geht's um große Dinge oder um Kleinigkeiten oder um den Austausch von Körperflüssigkeiten. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Die hatten wir ja schon, doch über wahre Liebe verliert niemand einen Ton. Es scheint, als wollten sich die Leute viel lieber hassen. Und wenn schon lieben, dann lieber lieben lassen. Wer Gefühle investiert, Beziehungen probiert, hat meistens schon von Anfang an Angst, dass er verliert. Und diese Angst führt dazu, die Liebe skeptisch zu sehen. Wir wissen ja genau, wie solche Sachen ausgehen. Wir wissen nichts. Und alles ist erlaubt, solange es beiden gefällt und nicht dem einen nur die Zeit raubt. Die Leute machen sich's hier oben zu schwer und deshalb geht bei ihnen auf die Dauer unten nichts mehr. Doch wenn die Säfte oben fließen, dann gilt es zu genießen, dann gilt es sich zu öffnen, anstatt sich zu verschließen. Es geht hier um die seelischen Streicheleinheiten durch den Austausch von Körperflüssigkeiten. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Wir haben schon viel probiert und dann kommt schon mal vor, dass was Verheerendes passiert. Ich mein, verheerend oder nicht ist ohnehin sehr relativ. Im Endeffekt ist jede Erfahrung positiv. So wie bei der Frau, die alleinstehend ist, die den ganzen Spaß einer Zweisamkeit vermisst. Und dann weiß sie nicht wohin, dann will sie nichts verpassen. Und in diesem Sinn geht sie aus, die Sau rauslassen. Ihm geht es genauso, denn er ist im Single-Frusten auf. Ihr wisst schon, was ich meine, hat er ganz bewusst große Lust. Mit oder ohne interessiert sie nicht die Bohne. Sie sind Sklaven ihrer eigenen Hormone. Der nächste Tag, sie sind wach, der Geist ist wieder klar. Und auch die Erkenntnis, dass es nur was Körperliches war. Es war nur optischer Reiz von Oberflächlichkeiten und außerdem der Austausch von Körperflüssigkeiten. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ich geb dir meinen Saft, gib du mir deinen. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Die Fantastischen Vier. Ich geb dir meinen Saft, gib du mir deinen. 20:44, die Gefahr durch einen Falschfahrer auf der B10 Stuttgart-Göppingen zwischen Plochingen und Esslingen-Mitte besteht nicht mehr. Aber wir gehen noch nicht ins Bett. Das ist eine alte Version von Sandmännchen. Ich mache eine neue. Hier ist er. Ist doch fetziger, oder? Ja, ja, ja. Nun, liebe Kinder, gebt fein nach. Ich habe euch etwas mitgebracht. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Pollock, Doro, das war noch Zeit, ne? Oh ja, hey ja! Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who? W läuft so richtig rein, wie? Ja, genau. Thank you. Candy Beat, Feel Alright, 20.53 Uhr. Ein verlegener Mann in der Drogerie. Fräulein, kennen Sie die Hauptstadt von Frankreich? Ja, das ist doch Paris. Dürfte ich um 3 Einwohner bitten? Um 3 Einwohner. So, die neuen Termine von Charlie. Aber erstmal schönen Dank für den Besuch vergangene Woche. Sei es dein Appenweier. Am Dienstag. Nachtschwärmer, ihr wart super. Oder vergangenen Freitag in Hornberg. Mussten wir leider die Halle wieder zumachen. Wegen Überfüllung. Und gestern war ich an Emmendingen, also Richtung Freiburg. Schönen Dank. Kommendes Wochenende ist Charlie 2000. Am Samstag, den 28. in Wolterdingen, Festhalle Wolterdingen, das ist bei Donaueschingen. Und die zweite Anlage mit Dirk in Eichhaldern bei Schramberg. Nach Eichhaldern kann ich nämlich selber nicht, da passt die Anlage gar nicht rein. Auch der Stromanschluss ist zu klein. Okay, ja. On the road again. Mit Charlie 2000. On the road again. Rock the place. Can we take it to the max? Healing. Can't explain the feeling. The Genau 21 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Eine Verkehrsmeldung, A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Bühl und Aachen. Unfall, 2 Kilometer Stau. August der Starke, Kurfürst von Sachsen, hält Hof in Mannheim. Fressgasse Q7 mit Spezialitäten aus Sachsen und besucht Mittwochabend um 8 Radio Ladies First. Einschalten, Leute, es lohnt sich! Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Astrologie, jeden Donnerstag bei Radio Ladies First. Wenn Sie Ihr persönliches Horoskop ausführlich haben wollen, dann schreiben Sie an Radio Ladies First Postfach 7570 Baden-Baden. Kennwort Sternstunde. Unser Hausastrologe Martin Schmid beantwortet Ihre Fragen ausführlich innerhalb von einer Woche. Das Ganze ist natürlich nicht ganz kostenlos, aber es lohnt sich. Deine Wohnung, die gefällt dir nicht mehr. Schöner wohnen ist doch nicht so schwer. Neue Möbel bringen neues Leben in dein Haus. Vorbei, schau mal rein, fühl dich wohl. Möbel Rivo. Rivo Aachen, das Möbelhaus mit den supergünstigen Preisen. Gewerbliche Räume 140 Quadratmeter im Gewerbegebiet Hügelsheim, Nähe Baden-Baden, zu vermieten. Informationen unter 07229 50 51. 07229 50 51. Funcomputer in Kehl und Kippenheim präsentieren am Samstag, 28. November, die Computer-Highlights des Jahres. Es erwarten Sie viele Sonderangebote, Produktshows und ein großes Gewinnspiel mit dem Hauptpreis eine Reise nach Hawaii. Computer-Highlights des Jahres am 28. November bei Funcomputer in Kehl und in Kippenheim. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Schönsten Singles auf, oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich immer wieder. Der macht den besten Sound, Charlie 2000, der ist so gut gelaunt, als ob das gar nichts wär. Der macht den besten Sound, Charlie 2000, Charlie fährt den Obermörder-Sound. Gentlemen, Bad Boys Blues. Mama. schneit. Hold tight. Let your love light shine bright. Boys Blue, 21 Uhr nach. Jetzt ist Zeit für unser nächstes Gewinnspiel. Radio Games, we have many questions. Radio Games. Das ist das Gewinnspiel für den absolut topfitten Nachtschwärmer. Für den ein Wochenende keine Zeit unmöglich ist, sei es am frühen Morgen oder wann auch immer. Und der sich die Top-Hits jeden Tag reinzieht. Und los geht's. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. When all is ready, I throw this switch. Pump up the volume, pump up the volume. Pump that bass. Drop the beat, give me a second. Thank you. house, yo. Nachtschwärmer, wie sieht's aus? Ihr habt doch links fünf zusammen, oder? Gut, ich mach mal einen dazu. I'm talking. I'm talking. I believe in the power of love. I'm talking. I'm talking. I believe in the power of love. Das wäre dann die 07229 30 77 30. Disco Radio Action. Disco Radio Action. Yeah! Hey, hier ist die ganz neue. What's wrong with you? Von Inner Circle. Ich habe das Gefühl, es ist Reggae-Zeit zurzeit, auch in allen, auf allen Tanzflächen. Reggae ist in, Reggae ist im Kommen. Und ich habe eine Kandidatin dran. Das ist nämlich die Susi aus Mannheim, aus Mollem. Sie ist 22. Hallo Susi. Hallo. Susi, wir sind alle ganz ober, was da jetzt rauskommt. Ja, also wir haben rausgefunden zusammen Eric B. and Raycan, PM Dawn, ja. ALS, CC Music Factory. Richtig. London B. Genau. CC Pendleton, Madonna, Snap. Das reicht schon übrig. Ja, super. Was heißt der Wir? Wer ist noch bei dir? Ja, mein Freund, der Thomas. Den grüße ich auch. Dranbleiben. Super. Du bist die Siegerin, Susi. Du bist die Siegerin. Du bist schon ganz weg. Das Radio Ladies First. Jawohl, Stimmung. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Was mitgebracht. Ich könnte mir denken, dass Sie da ganz viel drüber wissen oder zu wissen glauben. Ich finde, je perverser Sie sind, desto mehr regt mich und meine Frau das also an. Uhr, 22 Nacht schon, da ist ja alles drin, ne? Von RTL die Werbung, jeder Thomas Heck, Erika Berger und so weiter. Da fällt nur noch ich. Sie können jetzt mit einem Schlag bis zu 10.000 Mark. Welche Damen darf ich dir anbieten? Was möchtest du? Ja, ich nehme die Erdbeere. Ich muss vollkommen meinen überlegenen Verstand verloren haben. Immer. Nicht immer. Aber immer öfter. Immer öfter. Am Montag von Westen her Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern. Etwas kühler. So, jetzt kommt Back Again von Jenna Riss. Uhr, nachschauen, wie die Zeit vergeht, das glaubt ihr nicht. Nicht vergessen, kommendes Wochenende am 28. ist Charlie 2000 in Wolterdingen, das bei Donaueschingen. Und die zweite Anlage mit Dirk in Eichhaldern in der Festhalle. Ich glaube, heute ist der Tag der Remixe. Das Stück Edelweiß ist ja ganz, ganz oben in allen Hitparaden. Und ich habe das mal ein paar Mal angehört und habe mir gesagt, nein, nein, so geht es nicht. Da ist mir viel zu wenig Folk drin und bayerisches irgendwie. Das habe ich jetzt geändert. Edelweiß might be Ladies First and Charlie. The final frontier. The ultimate challenge of mankind. Und ich sage jetzt schon tschüss bis morgen am Montagabend. Nachtschwärmer, haltet die Ohren steif. Anrufe über die Platten, die gespielt wurden, können nachher noch hier im Studio getätigt werden, aber halt immer öfters probieren. In diesem Song grüße ich alle Flachland-Tiroler. Ja! Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Uhr, halb 10, Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Bühl und Achern, Unfall, 2 Kilometer Stau. Radio Ladies First aus Baden-Baden.